Die drei Detektive starten am Bahnhof in Stirling, in den gerade die Sequoia, eine alte Dampflokomotive, einfuhr. Auf den 6 grünen, altertümlichen Abteilwagen stand in goldenen Lettern die Aufschrift Harrowell Railroad Museum Company. Mensch, Just, das ist einfach irre! Hast du den Heizer gesehen, der uns zugezwinkert hat? Klasse. Ja, und alles nur für uns. Oder wenigstens fast. Da sind noch 3 Männer und eine Frau eingestiegen. Wir setzen uns ganz nach hinten. Da haben wir in den Kurven den besten Blick. Seid ihr diese Trödeltypen aus Rocky Beach? Trödeltypen? Wenn du mit dieser Frage meinst, ob wir von gebraucht waren, sind... Ist mir doch Schnuppe, wie der Laden heißt. Der Zug ist jedenfalls voll. Wie bitte? 4 Leute sind eingestiegen. Alle Wagen sind leer. Was soll denn das? Alles reserviert. Fahrt nach Hause und geht's... Augenblick mal! So geht das nicht. Wir haben vor, nach Harrowell zu fahren. Das werden wir auch tun, klar? Mr. Kingsley erwartet uns. Also steigen wir jetzt ein. Trödeltypen. Dem gebe ich Trödeltypen. Der hat sie doch nicht alle. Das nennt man Übertragung. Was? Ich meine den Grund, warum der Junge wütend auf uns ist. Ach nein. Dann erleuchte uns mal. Was haben wir diesem Knirps denn getan? Ich meine, außer zu existieren. Wir kommen vom Gebrauchtwarencenter Theonas. Aha. Na klar. Das ist natürlich ein schweres Verbrechen. Also, was haben wir ihm getan? Na, wir sind hier, weil das Eisenbahnmuseum geschlossen und die Bahnlinie stillgelegt wird. Und weil wir in Onkel Titus Auftrag den Bestand ansehen. Glaubst du, ein Junge, der hier als Schaffner arbeitet und in Kürze seinen Job verliert, freut sich darüber, dass wir kommen? Na, wir sind doch nicht schuld daran, dass ein blödes Museum schließen muss. Aber wir sind gerade greifbar. Danke, Dr. Justus. Und wenn wir jetzt nicht einsteigen, fährt der Zug am Ende wirklich noch ohne uns ab. Also, los. Wir sind übrigens nicht die Einzigen, die noch mitfahren. Die Zahl der Fahrgäste hat sich soeben um 14% erhöht. Ich bin froh, das zu hören und ich denke nicht daran, es nachzurechnen. Bei mir ist jetzt Wochenende. Hey, da draußen ist unser neuer Freund wieder. Er gibt das Abfahrtssignal. Die Fahrkarten bitte. 4. Warte mal, wir würden uns gern mit dir unterhalten. Ich will mich aber nicht mit euch unterhalten, klar? Doch, willst du wohl. Du würdest uns am liebsten aus dem Zug schmeißen, stimmt's? Stimmt. Wir haben nämlich schon genug Plünderer und Leichenflatterer in Harrowell. Wir brauchen nicht auch noch welche von der Küste. Jetzt reicht's. Du hast sie ja nicht mehr alle. Noch so ein Spruch. Peter, mach mal Pause. Hör zu. Mr. Kingsley hat meinen Onkel Titus gebeten, ihm ein paar alte Sachen abzukaufen. Sie kennen sich seit 30 Jahren und Mr. Kingsley auszublenden ist das Letzte, was wir wollen. Wie heißt du eigentlich? Geht dich gar nicht. Brad Jenkins. Schön. Ich bin Justus Jonas. Und das hier sind Peter Shaw und Bob Andrews. Und das hier ist unsere Visitenkarte. Die 3 Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. 3 Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ich dachte, ihr arbeitet auf dem Trödelplatz. Wir vertreten nur meinen Onkel. Aber wir haben als Detektive schon eine ganze Reihe ungewöhnlicher Ereignisse aufgeklärt. Cool. Es klingt vielleicht blöd, aber was macht ihr, wenn es irgendwo spukt? Wo spukt es denn? Hier auf der Strecke. Im Tunnel durch den Black Mountain. Man hört Geräusche und ein grässliches Stöhnen. Und nachts quillt Dampf aus der Tunnelöffnung. Da drin ist mal ein schreckliches Unglück passiert. Und jetzt gehen die Toten dort um. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ist ganz schön gruselig, da mitten durchzufahren. Aber wir können ja nicht jedes Mal den Umweg über Owens Peak nehmen. Und Karl sagt, das ist sowieso alles Quatsch. Wer ist Karl? Karl Sheehan, der Lokführer. Und der Heiser heißt Sam Riley und ist mein Onkel. So, jetzt muss ich aber los. Ich komme nachher mit Getränken vorbei, ja? Eis gibt's auch. Na, wenn ich ungesehen an den Kühlschrank komme. Eigentlich hat Karl mir nämlich bei Todesstrafe verboten, heute auch nur an den Kühlschrank zu denken. Wieso? Weil ich heute eigentlich gar nicht mitfahren sollte. Aber ich habe mich heimlich reingeschlichen. Karl hat mich erst kurz vor Owens Peak entdeckt. Mann, war der sauer. Jedenfalls hat er mir bis auf Weiteres das Eis gestrichen. Aber er ist vorne auf der Lok und der Kühlschrank und ich sind hier. Bis nachher. Na los, Just. Sag's schon. Es lag mir auf der Zunge. Die drei Detektive haben einen neuen Fall. Mr. Kingsley war ein alter Schulfreund von Onkel Titus. Er hatte ihm einen Brief geschrieben, in dem er von einer alten Geschichte sprach, die ihn dazu zwinge, das Museum zu schließen und die Ausstellungsstücke zu verkaufen. Titus hoffte, einige gute Stücke zu ergattern. Leider hatte er sich den Fuß gebrochen und so waren die drei Detektive nun allein auf dem Weg nach Harrowwell. Als Onkel Titus diesen Brief bekam, rief er Mr. Kingsley sofort an. Er hat sich mit diesem Museum einen Traum erfüllt. Ja, aber dann ging alles schief. Onkel Titus sagte aber etwas über Brände, Einbrüche und Unfälle. Von einem Spuk hat er nichts erwähnt. Aber vielleicht ist der Spuk diese alte Geschichte. Das glaube ich nicht. In diesem Brief gibt es keinen Hinweis auf den Spuk. Es schien eher, als sei das Museum ganz planmäßig sabotiert worden. Aber wozu? Vielleicht wollte Mr. Kingsley, dass du die Sache aufklärst. Schließlich hat er dich ja auch eingeladen. Dann würde ich sagen, klären wir den Spuk eben als Dreingabe auf. Die drei begaben sich auf eine kleine Erkundungstour durch die Waggons des Museumszuges. Sie waren leer. Als sie am vordersten Abteil angelangt waren, entdeckten sie ein Schild. Geschäftliche Besprechung, bitte nicht stören. Ich versuche mal, ob ich sehen kann, wer dort ist. Aha, unsere vier Mitreisenden. Naja, gehen wir zurück. Wer seid ihr? Was schnüffelt ihr hier herum? Wir sind Fahrgäste wie Sie. Wir möchten uns das Museum in Harrowwell ansehen. Und jetzt suchen wir Fred Jenkins, den Schaffner. Haben Sie ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Und jetzt haut ab. Reizender Zeitgenosse. So hilfsbereit und menschenfreundlich. Und wo ist jetzt Fred? Er sagte, er wolle sich um die anderen Passagiere kümmern. Außer diesen vier feinen Herrschaften und uns ist doch niemand im Zug. Doch, die 14%. Unmittelbar von unserer Abfahrt ist noch ein Mann zugestiegen. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Er war mittelgroß und ziemlich dünn, hatte schwarze glatte Haare, trug eine Sonnenbrille, einen dunklen Anzug und schwarze Schuhe. Kurz gesehen, dass ich nicht lache. Wird ein Museumsbesucher sein und sitzt wahrscheinlich auf dem Klo. Lasst uns lieber nach Fred suchen. Hört ihr das? Das kommt aus dem Speisewagen. Kommt mit! Da ist es wieder. Bob, du hattest recht mit dem Klo. Da ist einer drauf. Das schon, aber er scheint ziemlich dringend wieder raus zu wollen. Hallo? Gibt's Probleme? Ihr verdammten Mistkerle! Ich dreh euch den Hals um! Lasst mich hier raus! Hä? Wieso ist der denn sauer auf uns? Kollegen, seht euch mal das Türschloss an. Man kann es von außen abschließen. Jemand hat ihn auf der Toilette eingesperrt. Mach die Tür auf! Ich krieg euch noch! Fred, hör auf zu toben, wir haben dich nicht eingeschlossen. Wir versuchen dich zu befreien. Der Schlüssel steckt nicht. Der Schlüssel ist in der Küche. An einem Nagel, im Balken rechts hinter der Schwingtür. Ich hol ihn. Hier sieht's vielleicht aus. Da ist eine Riesenlache geschmolzenes Vanilleeis auf dem Boden. Ja, und mittendrin schwimmt Freds Mütze. Hol erst den Schlüssel. Um das Eis kümmern wir uns später. Okay. Hier. Hier ist er. Das war ja unglaublich witzig, ihr drei. Wie sind das nicht gewesen? Wer denn sonst? Ich will euch mal was sagen. Fred, reg dich wieder ab. Erstens haben wir dir gerade geholfen und zweitens waren wir es wirklich nicht. Aber ich habe eine Idee, wer es gewesen sein könnte. Na schön. Und wer? Später. Zuerst sollten wir das Eis aufwischen, bevor es durch den ganzen Zug läuft. Mein Eis! Meine Mütze! Kommt, wir machen uns mal nützlich. So, einmal. Nimmst du mal den Mop-Bob? Okay. Nun erzähl doch mal, Fred. Was ist vorhin genau passiert? Also, ich hatte gerade das Eis aus dem Kühlschrank geholt, da hörte ich ein Geräusch hinter mir. Ja, das nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf der Toilette saß und mir der Hals verdammt wehtat. Und warum dachtest du, wir seien es gewesen? Ja, weil außer euch niemand im hinteren Teil des Zuges ist. Und Mr. Campbell hat mich nicht mal zu seiner Geschäftsbesprechung reingelassen. Der kam bestimmt nicht hinter mir her. Mr. Campbell? Ist das so ein unbeherrschtes Knautschgesicht im braunen Anzug? Getroffen. Mr. Campbell ist der Kupferbaron. Er kauft gerade das gesamte Gelände um den Bahnhof herum auf. Nun, bist du ganz sicher, dass du außer uns und Mr. Campbells drei Begleitern keine anderen Passagiere im Zug gesehen hast? Ich bin doch nicht blöd. Ich nehme an, das heißt nein. Er hat sich also sofort nach dem Einsteigen versteckt. Wer denn? Hörst du mir nicht zu? Da war keiner. Ich habe gesehen, wie unmittelbar vor der Abfahrt noch jemand einstieg. War dieser Kerl vielleicht ein Chinese? Na, das weiß ich nicht. Er trug eine Sonnenbrille. Aber es könnte ein Chinese gewesen sein, ja. Warum? Fred, wenn wir dir helfen sollen, wirst du uns schon ein paar Anhaltspunkte geben müssen. Okay, ich erzähl's euch. Wir sind ja schon im Tunnel und ich hab die Lampen vergessen. Gibt's hier keine Notbeleuchtung? In einem Zug von 1902? Nee, da gab's das noch nicht. Bin gleich zurück. Peter? Justus? Hier! Ich bin okay! Auch hier. Und ich bin auch okay, wenn Peter seinen Ellbogen aus meinem Solarplexus entfernt. Sorry, Just. Was ist denn passiert? Sind wir mit etwas zusammengestoßen? Es war kein Zusammenstoß, dann wären wir nicht so glimpflich davon gekommen. Der Zug hat ganz einfach nur gebremst. Also, ich habe einen Knall gehört, wie von einer Explosion und... Da waren irgendwelche hellen Dinger vor dem Fenster. Da bremsten wir schon, glaube ich. Wieso macht denn keiner mal Licht? Fred, hier ist überall Blut. Nein, warte mal. Das riecht nach Vanille. Das ist Wasser. Der Eimer muss umgefallen sein. Danke, Peter. Ein Herzinfarkt ist genau das, was ich jetzt brauche. Hier, ich habe Fred gefunden. Ich glaube, er hat sich den Kopf angeschlagen. Fred, hörst du mich? Ist klar. Also ich kann nur ran, Mr. Kingsley. Ehrensache. Fred! Schüttel ihn bloß nicht. Vielleicht hat er eine Gehirnerschütterung. Wir müssen eine Lampe finden. Hey, da kommt jemand. Er hat eine Lampe dabei. Seid ihr in Ordnung, Jungs? Gut, dass Sie kommen, Sir. Uns ist nichts passiert, aber Fred hat sich vermutlich den Kopf angeschlagen und benötigt ärztliche Hilfe. Ich bin Sam Rayleigh, der Heizer. Verdammt, ist das Blut? Nur Wasser. Wir waren gerade... Nicht jetzt. Fred, wie geht's dir, Junge? Die Lampen. Ich muss doch die Lampen anzünden. Schon gut, Fred. Ich kümmere mich um die Lampen. Die Lampen und Streichhölzer sind da drüben im Schrank, Jungs. Wir könnten hier gut ein bisschen Licht gebrauchen. Was ist denn überhaupt passiert? Ach, wir sind wieder durch so ein verdammtes Transparent gefahren. Ist es also nicht das erste Mal, dass die Fahrt unterbrochen wird? Nein, das passiert fast jedes Mal. Hört mal, könnt ihr eine Lampe nach vorne bringen? Mr. Campbell wird ohnehin schon toben. Ja, Sir. Seht mal, da verläuft ein Weg neben den Schienen. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde es gut, wenn wir jetzt einfach weiterfahren könnten. Ich auch. Ich habe nämlich die ganze Zeit das Gefühl, als ob wir beobachtet würden. Da stimme ich mit dir zu 14% überein. Irgendwo hier muss er sein. Er muss ein ziemlich gutes Versteck haben. Da vorn schimmert Licht. Das muss das Notebook von diesem Campbell sein. Reicht es nicht, dass wir ihn ruiniert haben? Pfeifen Sie Ihre Gespenster zurück, oder ich lasse Ihre ganzen Machenschaften auffliegen. Halten Sie den Mund, Collins. Sie haben noch gehört, was Sheeran gesagt hat. Es war wieder eins von diesen verfluchten Transparenten. Mit solchem Blödsinn gebe ich mich nicht ab. Für wie blöd halten Sie mich? Ich weiß doch, dass Sie hinter dem ganzen Zirkus stecken. Sagen Sie das nochmal. Das Laptop ist ausgegangen. Was schreit ihr hier herum? Der Heizer schickt uns, damit Sie hier Licht haben. Na, gib schon her. Wir gehen besser wieder. Ich wüsste gern, ob Mr. Campbell wirklich hinter dem Spuk steckt. Na, zutrauen würde ich es ihm. Gib mir mal die Lampe, Bob. Wir sollten uns draußen umsehen. Was? Wieso das denn? Mich interessiert das Transparent. Nachdem der Zug durchgefahren ist, wird es in 1000 Stücke zerfetzt sein. Ich weiß, aber vielleicht finden wir trotzdem eine Spur. Hey, warum bleibst du stehen? Na, die Außentür ist nur angelehnt. Da ist jemand ausgestiegen. Vielleicht hatte Sam die gleiche Idee wie wir und sieht sich draußen um. Oder Mr. 14%, unser geheimnisvoller Mitfahrer. Hier ist nichts. Lass uns wieder reingehen. Jetzt stell dich nicht so an, Peter. Es ist nur ein unbeleuchteter Zug in einem sehr finsteren Tunnel. Was soll denn daran gefährlich sein? Zum Beispiel Freds Hinweis, dass es hier spukt. Hey, komm sofort zurück! Justus hatte sich auf den Weg zur Lok gemacht und Bob folgte ihm. Da Justus die Lampe trug, stand Peter plötzlich allein im Dunkeln. Er hatte das Gefühl, dass hier etwas lautlos an ihn heranschlich. Seine Nackenhaare sträubten sich. Ohne sich umzusehen, rannte er los, hinter den beiden her. Sie umrundeten die gewaltige Lok, deren Rumpf im Licht der Lampe glänzte, wie die Haut eines urzeitlichen Ungeheuers. Davon ist jemand. Ja, er untersucht etwas unter der Lok. Sieht aus wie eine Uniform, ja. Eine Hand! Da schaut eine Hand raus! Sam, bist du das? Nicht Sam, Justus Jonas. Der Mann da, haben wir ihn überfahren? Ist der tot? Was? Nein, um Gottes Willen. Es ist eine Puppe. Eine Schaufensterpuppe? Jemand hat sie auf die Schienen gelegt? Was habt ihr draußen überhaupt zu suchen? Steigt wieder ein, wir fahren gleich weiter. Sollen wir ihnen nicht helfen, die Puppe zu bergen? Wozu? Für die Polizei. Vielleicht hilft sie, den Täter zu fassen. Ich rühre das Ding nicht an. Und ihr auch nicht. Die Polizei wird sich selbst darum kümmern. Steigt ein, los. Was hast du vor, Just? Lass uns einsteigen. Wir suchen das Transparent. Zumindest die Fetzen. Was ist, wenn hier noch mehr scheußliche Dinge herumliegen? Und dann untersuchen wir sie. Toll. Ich hasse es, wenn uns erst einen Verstand verlieren. Hier, seht mal. Leinwand oder Stoff? Das war doch zu erwarten. Vielleicht finden wir noch ein Stück, auf dem was geschrieben steht. Justus, leuchte mal hierher an die Wand. Da ist ein Haken. Mit einem Seil. Da, auf dem Boden. Auf dem großen Fetzen ist ein fast vollständiges Zeichen zu erkennen. Jetzt wissen wir also, warum Fred fragt, ob unser geheimnisvoller Mitfahrer ein Chinese sei. Das ist ein chinesisches Schriftzeichen. Was soll das denn? Der Zug fährt an! Peter, du bist der Schnellste von uns. Renn! Er muss es einfach schaffen. Er schafft es bestimmt. Er ist schon fast an der Plattform. Da, er hat sie. Nein! Er ist gestürzt! Peter! Peter! Bist du in Ordnung? Ich glaube, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Leuchte mal hierher, Just. Ja, dein Knie blutet. Kannst du aufstehen? Einer meiner leichtesten Übungen. Au! Tja, Just, ganz sicher konnte uns nichts Besseres passieren, als mitten im Nichts ausgesetzt zu werden. Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Der Lokführer glaubt wohl, wir seien eingestiegen. Wenn sie merken, dass wir nicht da sind, dann kommen sie zurück. Das kann Stunden dauern. Starren wir so lange an die Wände? Nein, wir sehen uns diese Puppe mal an. Oh Gott! Je näher sie kam, desto schrecklicher sah die zerbrochene Figur aus. Arme, Beine und Rumpf waren zerschlagen. Die Kleidung war nur eine Sammlung dunkler Fetzen. Die Uniformsjacke war verschwunden. Es ist doch reichlich makaber, sowas auf die Schienen zu legen. Als Scherz finde ich das völlig misslungen. Es sollte wohl auch kein Scherz sein. Der Lokführer war ja zu Tode erschrocken. Kein Wunder. Seht mal hier ein Namensschild. Reginald Harrow. HRMC. Eine echte Persönlichkeit. HRMC. Das heißt vermutlich Harrowell Railroad Museum Company. Seid mal still! Justus, mach die Lampe aus! Bist du wahnsinnig? Mensch, Peter! Justus, die Lampe schnell! Das ist nur tropfendes Wasser. Still! Ich hab da noch etwas anderes gehört. Hinter uns. Als hätte jemand einen Stein beiseite getreten. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hinter uns ist doch niemand. Nur Puppe. Ach, hör schon auf. Das ist kein alberner Horrorfilm. Gehen wir weiter. Doch nicht im Dunkeln. Mach die Lampe wieder an. Peter, wir gehen einfach an der Wand entlang. Falls uns wirklich jemand verfolgt, muss er uns ja nicht unbedingt von Weitem sehen. Und wenn's die Puppe ist, dann geht's ohnehin übernatürlich zu. Und dann kann uns das Ding bestimmt auch im Dunkeln sehen. Und verfolgt jetzt den Dieb ihrer Uniformjacke. Wahrscheinlich sah er deswegen so sauer aus. Er wird einen ewigen Fluch... Bob? Ja? Halt die Klappe. Schweigend tasteten sie sich weiter die Tunnelwand entlang. Plötzlich blieb Justus, der voranging, ohne Vorwarnung stehen. Hey, sag doch was. Hier ist was Komisches. Die Wand knickt im rechten Winkel ab und ich kann nicht fühlen, wo sie aufhört. Das muss ich mir ansehen. Eine Wand? Das glaube ich nicht. Wir stecken in einer Sackgasse. Aber der Zug ist doch hier lang gefahren. Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Das verstehe ich nicht. Die ist massiv. Soll ich euch mal was sagen? Dieser Tunnel gefällt mir überhaupt nicht. Kein bisschen. Das hier muss ein zugemauerter Seitentunnel sein. Offenbar haben wir im Dunkeln nicht gemerkt, dass wir vom Haupttunnel abgebogen sind. Ich schlag vor, wir gehen zurück. Schön, aber jetzt nehme ich die Lampe, damit das klar ist. Ich frag mich, ob es wohl noch mehr solcher Seitentunnel gibt. Allmählich finde ich diesen Berg wirklich bemerkenswert. Was ist das? Das kommt von der Mauer. Halt mal die Lampe höher, Peter. Da kommt Nebel aus der Wand. Da ist jemand hinter der Mauer. Aber hier ist doch schon seit Jahren keiner gewesen. Moment. Vielleicht ist jemand hinter der Mauer und braucht Hilfe. Komm da weg, Justus. Augenblick noch. Ich glaube, hier ist ein Stein locker. Interessant. Offenbar befindet sich hinter der Mauer ein Hohlraum. Für mich ist der Durchgang ein bisschen zu eng, aber Bob... Oh nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Sei doch nicht so unprofessionell. Ich würde ja selbst reinklettern, wenn ich nicht... Was ist? Da ist etwas. Es hat mich angesehen. Aus riesigen schwarzen Augen. Es kommt heraus. Weg hier! Peter! Wo bist du? Peter? Peter! Das ist doch verrückt. Warum antwortet er denn nicht? Vielleicht ist er gestolpert und hat sich den Kopf angeschlagen. Zu blöd, dass die Lampe kaputt gegangen ist. Wir könnten an ihm vorbeilaufen, ohne es zu merken. Aber vielleicht hat ihn ja auch das, was immer es war, erwischt. Wir müssen Peter finden. Komm. Peter! Bob spürte plötzlich warmen Atem an seiner Hand. Er wagte nicht, sich zu rühren. Dann legte er eine warme Zunge über seine Finger. Ein Wolf! Das ist kein Wolf. Es ist ein Hund. Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. Hier sind wir! Gott sei Dank. Wir haben erst in Harrowville gemerkt, dass ihr nicht mehr im Zug wart. Ist alles in Ordnung? Wo ist der dritte Junge? Hier bin ich. Wo warst du? Was ist passiert? Ich habe es fertiggebracht, mich auf einer völlig geraden Strecke zu verlaufen. Ich bin gerade das ganze Stück zurückgelaufen. Da hatte ich die Idee, direkt auf den Schienen zu gehen. Und dann habe ich auch schon den Hund gehört. Ja, wir sind vom Haupttunnel abgekommen und standen plötzlich vor einer Mauer. Und dann ist auch noch die Lampe ausgegangen. Zerbrochen. Ja, und es war ziemlich unheimlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mit dem Chinesentunnel ist nicht zu spaßen. Das Gefährt, mit dem sie in den Bahnhof von Harrowville einrollten, war eine Draisine. Sam Riley übergab die Leine des Hundes, eine Dogge namens Jasper, an einen großen, breitschultrigen Mann. Hallo ihr drei, ich bin William Kingsley. Wer von euch ist Justus Jonas? Das bin ich, Sir. Schön, Titus hat mir Bescheid gesagt, dass ihr ihn vertretet. Ich bin froh, dass euch nichts Schlimmeres passiert ist. Kommt mit, ihr könnt euch dann erst einmal duschen und umziehen. Und Dr. Long soll sich mal dein Knie ansehen. Seid ihr zu müde, um etwas zu essen? Ganz und gar nicht. Und ich habe auch eine ganze Reihe Fragen. Zunächst einmal geht ihr ins Haus. Alles andere hat Zeit. Komm, Jasper. Mensch, das war vielleicht eine Aufregung. Erst das blöde Transparenz, dann das verbrochene Scheinwerfer und dann kommen wir hier an und merken, dass ihr nicht mehr im Zug seid. Habt ihr was von dem Spuk mitgekriegt? Könnte man so sagen. Und wir haben auch gleich ein paar Fragen dazu. Paar Fragen ist gut. Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, welche ich zuerst stellen soll. Hallo, da seid ihr ja. Habt ihr genug von der Tunnelerforschung? Restlos genug. Kann ich mir vorstellen. Ich bin Sarah Kingsley. Sue! Dann eben nicht. Fred, kannst du ihnen bitte das Zimmer zeigen? In einer Stunde gibt es Essen. Klar, Mrs. Kingsley. Jetzt redet schon. Habt ihr die Gespenster gesehen? Justus hat eins gesehen. Nein, ich bezweifle, dass es ein Geist war. Zumindest war es keine physische Manifestation eines Toten. Es war keine... was? Ein Geist. Ja, was war es dann? Das werden wir rausfinden. Seit wann spukt es denn im Tunnel, Fred? Seit ungefähr 8 Monaten, würde ich sagen. Ist vor 8 Monaten irgendwas Besonderes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Aber den Erwachsenen ist das sowieso egal. Außer der Museumsbahn fährt hier kein anderer Zug durch den Black Mountain. Und wenn das Museum geschlossen wird, wird auch der gesamte Tunnel zugemauert. Und, was sagtest du da vorhin über einen zerbrochenen Scheinwerfer? Karl sagte, ein Stein sei gegen den Scheinwerfer geflogen. Und das Glas war zerbrochen. Deshalb musste er auch anhalten. Das war alles? Klar. Er hat den Scheinwerfer repariert, als er mich verarztet hat. Ich muss nochmal los. Wir sehen uns gleich beim Essen, ja? Das finde ich aber merkwürdig. Offenbar hat Karl allen verschwiegen, dass er diese Wachsfigur überfahren hat. Er sagte doch, dass sich die Polizei darum kümmern würde. Wir werden ihn mal danach fragen. Tja, Kollegen, bisher tapp ich bei diesem Fall leider im Dunkeln. Hör bloß auf, ich hab genug davon, im Dunkeln herumzutappen. Und überhaupt, ich dusche jetzt und dann sehe ich mir mein Knie an. Also, welchen Fall bearbeiten wir jetzt eigentlich? Versuchen wir, den Kerl zu finden, der Fred auf der Toilette eingesperrt hat? Forschen wir der kaputten Wachsfigur nach? Oder klemmen wir uns hinter den Eisenbahnspuk? Alles. Ich glaube nämlich, dass all diese Dinge irgendwie zusammenhängen. Und wir haben auch einen Verdächtigen, unseren geheimnisvollen Mitfahrer. Es wird Zeit, dass wir herausfinden, wer er ist und warum Fred glaubt, es könnte ein Chinese... Herein? Guten Tag. Ich bin Dr. Philip Long. Ich möchte mir das verletzte Knie des jungen Peter Shaw ansehen. Ich bin Peter, aber das Knie ist schon wieder in Ordnung. Ich bin bloß gestolpert. Dr. Long war ein älterer Chinese, schmal und kräftig gebaut. Er ließ sich nicht davon abbringen, Peter zu untersuchen und legte ihm schließlich einen Verband an. Ich glaube, ich habe Sie schon mal gesehen, Dr. Long. Waren Sie nicht heute im Zug? Nein, ich vertrage das Zugfahren nicht. Ich habe ein Auto. Ach, war sicher ein Irrtum. Entschuldigen Sie, Sir. Darf ich Sie noch was fragen? Warum wird der Seitentunnel Chinesentunnel genannt? Am 5. September 1904 gab es dort eine Explosion und der Tunnel stürzte ein, gerade als ein Zug hindurchfuhr. 20 chinesische Gleisarbeiter kamen ums Leben, ebenso wie die Zugmannschaft und der einzige Fahrgast, der Sohn des Stadtgründers Reginald Harrow. Als Harrow vom Tod seines Sohnes erfuhr, erlitt er einen Schlaganfall und starb wenige Tage später. Geht nicht noch einmal in diesen Tunnel, junge Detektive. Ihr seid dort in großer Gefahr. Warten Sie! Woher... Justus, war er das? Schon möglich. Den Mann am Zug habe ich ja nur kurz gesehen. Ich vermute, das ist der Ruf zum Essen. Los, Leute, gönnen wir uns eine kleine Pause. Und, wie geht es deinem Onkel Justus? Es geht ihm gut, danke. Es tat ihm allerdings leid, dass er nicht selbst herkommen konnte. Ja, das sagte er mir am Telefon. Aber ich hoffe, er hat für meine Schätze einen guten Platz reserviert. Dad! Du tust ja so, als wäre dir das alles egal. Das ist es nicht, Sue, und das weißt du auch. Ach. Aber wir sollten nicht mehr zurückschauen. Wir werden irgendwo neu anfangen. Das heißt doch nur, dass wir feige davonlaufen. Und dann hat dieser Verbrecher gewonnen. Rede nicht in diesen Ton über Campbell. Er hat die Hypotheken gekauft und ich kann sie nicht bezahlen. Das ist eine Tatsache und kein Verbrechen. Mr. Kingsley, vielleicht können wir Ihnen helfen. Nein, Justus, ich weiß, dass du es gut meinst, aber ich glaube nicht, dass ihr bis morgen Abend all unsere Probleme lösen könnt. Na, wir sollten jetzt erst einmal essen. Na, da sind ja auch Fred und Sam. Wo ist denn Karl? Kommt nicht. Er sagte, die Geschichte im Tunnel sei ihm auf den Magen geschlagen. Ja, sieht schon eine Weile schlecht aus. Morgen rede ich mit ihm. Ich wüsste jetzt gern, was eigentlich passiert ist. Warum seid ihr nicht wieder eingestiegen, wie Karl das euch gesagt hatte? Wir sind nun einmal Detektive. Beim Verbrechen ist es im Allgemeinen von Vorteil, den Tatort in Augenschein zu nehmen und... Herrgott, redest du immer so geschwollen? Justus erzählte, wie sie schließlich im Chinesentunnel gelandet waren. Mr. Kingsley, wir wüssten nun gerne, was hier überhaupt vorgeht. Was hier vorgeht, lässt sich ganz einfach sagen. Frank Campbell ist dabei, das gesamte Gelände rings um den Bahnhof aufzukaufen. Und dabei schreckt er nicht vor schmutzigen Methoden zurück. Er schleicht natürlich nicht selbst herum und legt Brände, bedroht Leute oder dergleichen. Aber wenn der Betroffene vom ständigen Kampf und von der Angst zermürbt ist, bietet er ihnen einen guten Preis für ihr Unternehmen. Sobald sie verkauft haben, hören die Bedrohungen schlagartig auf. Auf diese Weise hat er fast alle Geschäfte rings um den Bahnhof in die Hand bekommen. Ab Dienstag hat er dann auch das Museum. Ja, und ab Mittwoch arbeitest du für ihn. So! Ach, ist doch wahr. Der Kerl hat die ganze verdammte Stadt gekauft. Geh nach oben zu. Ach. Wir unterhalten uns nachher darüber. Wenn Campbell das Museum hat, wird er das ganze Gebiet planieren und einen Vergnügungspark bauen. Ich habe versucht, mit dem Museum Touristen anzulocken. Und wenn Campbell mich unterstützt hätte, hätte es auch klappen können. Stattdessen hat er mir seine Schläge auf den Hals geschickt. Sue hat nicht ganz Unrecht. Campbell hat mir angeboten, das Museum weiterzuleiten. Aber mit ihm als Besitzer. Ich weiß genau, dass alle unsere Probleme sofort aufhören würden. Aber verdammt will ich sein, wenn ich auch nur einen Cent von ihm annehme. Warum wird er dann eigentlich Kupferbaron genannt? Diesen Titel trägt seine Familie schon sehr lange. Die Campbells sind seit 100 Jahren die reichsten Leute in Harrowville. Aber der erste Kupferbaron war Reginald Harrow, der die Stadt gegründet und ihr seinen Namen gegeben hat. Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn mehrere Millionen Dollar verdient. Als er starb, war das ganze Geld weg. Die Familie verarmte und starb aus. Und die Campbells übernahmen die Geschäfte und den Titel. Und wir können kaum hoffen, dass sie auch verarmen und aussterben. Immerhin gehört ihnen fast die ganze Stadt. Die Shenwali Road gehört ihnen aber nicht. Und die werden sie auch nicht bekommen. Die Chinesen hassen die Campbells. Die Chinesen hassen jeden. Wegen ihrer Gespenstergeschichten und der Transparente sind die Besucher weggeblieben. Dr. Long sagt, sie hätten mit den Transparenten nichts zu tun. Er ist auch ein Chinese. Du traust ihm vielleicht, ich nicht. Weißt du, was die Schriftzeichen bedeuten? Es ist immer dasselbe. Es hat mehrere Bedeutungen. Eine davon ist blockiert, versperrt. Die andere ist tot. Das könnte mit den 20 chinesischen Bahnarbeitern zusammenhängen, die dort ums Leben gekommen sind. Das ist ein böses Kapitel. Nach dem Unglück verweigerte die Stadt den Chinesen, einen Schrein für die Toten aufzustellen. Man gab ihnen sogar die Schuld an der Explosion im Tunnel. Besonders die Familie Campbell tat alles, um die Leute gegen die Chinesen aufzubringen. Diese gegenseitige Feindschaft hat sich bis heute gehalten. Aber um nun auf das Transparent zurückzukommen, steht da normalerweise noch mehr drauf? Manchmal. Ein paar Mal stand drauf Harrows Sackgasse oder Vergangenheit ohne Zukunft. Und was stand heute drauf? Das habe ich nicht gesehen. Karl sagte, da ist wieder so ein Transparent. Und schon waren wir durch. Danach flog etwas zur Seite und Karl bremste wie verrückt. Aber da war der Scheinwerfer noch heil. Aha. Mir ist immer noch was unklar. Wer hätte einen Grund dazu, Fred niederzuschlagen und einzusperren? Niemand. Hat dir vielleicht jemand etwas gestohlen? Schlüssel? Geld? Schaffnerkelle? Nein. Hast du vielleicht vorher irgendwas gesehen, was dir ungewöhnlich vorkam? Ja. Da war irgendwo was Graues. Aber ich weiß nicht mehr, wo oder was es war. Ich wollte ja nur das Vanilleeis aus dem Kühlschrank. Ach nein. Ich dachte, Karl hätte dir verboten, auch mal in den Kühlschrank zu denken. Das Eis war doch nicht für mich. Es war für Justus, Bob und Peter. Mr. Kingsley, eigentlich würde ich mir jetzt gern das Museum ansehen. Dafür sind wir ja schließlich hergekommen. Ich habe noch etwas zu tun, aber Fred kann euch das Museum zeigen. Die Lok da hinten denn hat durchgeschnitten. Das ist die General Custer. Wenn wir Schulklassen hier hatten, haben wir ihnen gezeigt, wie so eine Dampflok funktioniert. Die Lok in der Mitte, die da, das ist die Apache. Und der Trümmerhaufen da drüben ist die Nummer 56. Sie wurde 1856 gebaut und ist die älteste erhaltene Dampfmaschine an der Küste. Und die Sequoia wurde 1902 gebaut. Sie ist etwas zickig und der Tender ist viel zu klein für die Menge Kohlen, die sie braucht. Aber es ist der Originaltender. Soll ich euch mal rumführen? Na, auf jeden Fall. Achtet mal drauf. Jeder der Passagiere hier auf dem Bahnsteig hat eine echte Fahrkarte von 1904. So eine Sammlung sollte man weder verkaufen noch auseinanderreißen. Ja, du hast recht. Aber etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Hör mal, als ich dir den unbekannten Zug beschrieben habe, hast du gefragt, ob er ein Chinese sei. Hast du da einen Verdacht? Nicht direkt. Ich dachte... Es könnte vielleicht Dr. Long sein. Dr. Long? Der kam uns auch gleich komisch vor. Aber er würde mich nie niederschlagen. Warum verdächtigst du ihn dann? Wegen der chinesischen Schriftzeichen auf den Transparenten. Und weil er der Hüter des Schreins ist. Es wurde also doch ein Schrein für die toten Chinesen gebaut? Ja, aber erst viel später. Dr. Longs Familie kümmert sich darum. Er steht ganz in der Nähe des Tunnels. Der wurde nach dem Unglück zugemauert und der neue Tunnel durch den Berg getrieben. Dann ging in letzter Zeit aber der Spuk los. Das sind die Toten, die im Tunnel waren und nie geborgen wurden. Nein, ich bin überzeugt davon, dass die Spukerscheinungen von jemandem erzeugt werden, der nicht möchte, dass außer ihm jemand den Tunnel benutzt. Aber ich glaube nicht, dass es Mr. Campbell ist. Er scheint mir eher die brutale Methode zu bevorzugen. Nein, dem ist der Tunnel völlig egal. Er will bloß das Museum abreißen und sein Vergnügungszentrum bauen. Das denke ich auch. Justus, pass auf, dass du nichts umwirfst, ja? Mr. Kingsley bringt mich um, wenn... Hey, da fehlt ja eine Wachsfigur. Karl! Karl, komm mal her! Sieh dir das an! Mr. Harrow ist weg! Jemand hat ihn gestohlen! Was redest du da für dummes Zeug? Er wurde nicht gestohlen. Aber er ist weg! Wo kann er denn hin sein? Er ist kaputt gegangen. Ich bin dagegen gestoßen. Er fiel um und zerbrachen 1000 Stücke. Ausgerechnet Mr. Harrow! Ich ersetze den Schaden. Dem ist alles egal, was nicht direkt mit der Sequoia zu tun hat. Es geht doch nicht um das Geld, sondern um die Figur. Ja, aber was ist denn so Besonderes daran? An der Puppe hängt ein Geheimnis. Mr. Harrow war der reichste Mann an der Westküste. Und als er starb, war kein Penny mehr da. Die Familie starb aus oder ging weg. Aber im Chinesenviertel gab es einen Mann, der Wachsfiguren baute. Er vererbte sie und schließlich kaufte Mr. Kingsley sie alle. Der Mann, von dem er sie kaufte, sagte, er solle gut darauf aufpassen, weil das Glück von Harrow Will damit zusammenhänge. Natürlich wurde sie immer wieder untersucht. Aber da war nichts. Bloß das Wachs und die Klamotten und die Art, wie er da stand. Wie stand er denn da? Na, so... als ob er sich ärgere, weil der Zug nicht pünktlich kam. Er hielt seine goldene Uhr in der Hand und guckte ganz wütend darauf. Karl, was ist mit der Uhr? Ist die auch kaputt? Werdet glücklich damit. Hier, seht mal. Das ist natürlich kein echtes Gold. Da sind nicht mal echte Räder drin, das Gehäuse ist leer. Können wir sie uns bis morgen ausleihen? Ist gut, jetzt muss ich aber los. Karl, lasst euch raus, ja? Bis morgen. Der ist ja unruhiger als eine kräftig geschüttelte Schachtel Wespen. Es ist schon in Ordnung. Er hat ein bisschen Leben in die Bude gebracht. Er ist nun ja vielleicht altmodischer als andere Jungen in seinem Alter. Fred träumt davon, Dampfloks zu fahren. Und in diesem Traum gibt es für ihn nichts Böses. Deshalb haben sie also nichts von der überfahrenen Puppe gesagt. Aber sie wollten noch zur Polizei gehen. Welchen Sinn hätte das noch? Die Bahn wird stillgelegt, der Tunnel endgültig zugemauert. Dann ist es mit dem Spuk und all den anderen Dingen zu Ende. Was stand denn eigentlich heute auf dem Transparent? Heute war es Goodbye Harrow. Ich würde gerne noch wissen, was Sie mit der Uniformjacke gemacht haben, die die Harrow-Puppe trug. Kennen Sie den Besitzer? Nein, sie war nur ein Lumpen und ich habe sie verbrannt. Geht jetzt, ich habe zu tun. Dann kommt, Kollegen. Hey, riecht ihr das auch? Was meinst du? Hier riecht es irgendwie verbrannt. Hier! Hier in dem Fass kuckelt was. Das sieht aus wie Stoff. Seht mal, ein Metallschild. Carl Sheehan, HRMC. Das Deshalb vermute ich, dass der Spuk im Tunnel nur die Hälfte des Rätsels ist. Die andere Hälfte ist das Museum. Und ich glaube, dass Karl ganz genau weiß, was im Tunnel vorgeht. Wieso? Nehmen wir doch mal an, dass Karl wusste, dass sich jemand in der Küche versteckt hielt. Mr. 14%. Also sind er und Karl Komplizen? Ja, ich verdächtige Karl nur ungern. Aber er hat ganz klar gelogen, als er sagte, er wisse nicht, wem die Uniformjacke gehört. Es war seine eigene. Und jetzt erinnert euch mal, wie er aussah, als er neben der Puppe stand. Er war zu Tode erschrocken. Nicht, weil er gerade etwas überfahren hatte, das wie ein Mensch aussah, sondern weil er etwas überfahren hatte, das ihn selbst darstellen sollte. Dann ist er doch ein Opfer und kein Täter. Wisst ihr, was ich interessant finde? Überall stolpern wir über den Namen Harrow. Reginald Harrow, der Gründer der Stadt, und sein Sohn, der im Tunnel ums Leben kam. Die Familie, deren ganzes Geld plötzlich weg war. Und dann machte jemand eine Harrow-Figur und behauptete, daran hänge das Glück der ganzen Stadt. Wir haben noch einiges zu tun. Aber wir fahren doch schon morgen Abend ab. Was können wir denn dann in ein paar Stunden rauskriegen? Wir haben noch etwas mehr Zeit. Die ganze Nacht. Ich schlage vor, wir gehen gleich los. Aha. Und wohin? Zu Fred. Wozu? Um ihn zu einem Einbruch anzustiften. Nicht glauben, dass wir uns hier die Nacht um die Ohren schlagen und nicht mal wissen, wonach wir überhaupt suchen müssen. Was machen wir jetzt? Wir denken uns was anderes aus. Vielleicht sind es ja gar nicht die Figuren unter die Loks. Vielleicht ist es der Bahnhof. Den Museumsbahnhof gab es doch damals noch gar nicht. Und den richtigen auch noch nicht. Der wurde erst in den 40er Jahren gebaut, nachdem der alte abgebrannt war. Jasper wittert was. Lampen aus. Da kommt jemand. Psst. Ist hier jemand? Ah, hallo, alter Bursche. Was? Na, na. Freuen Sie sich denn gar nicht, mich zu sehen? Halten Sie das Vieh fest, oder Kingsley hat die längste Zeit einen Hund gehabt. Stecken Sie die verdammte Pistole weg. Ich halte ihn ja fest. Was zum Teufel wollen Sie hier? Oh, Sie wissen ganz genau, was ich will. Ich sage es Ihnen zum 100. Mal. Ich habe keine Ahnung, wo das Dreckszeug ist. Ich glaube es aber nicht. Sagen Sie, es scheint, als ob einer Ihrer kostbaren Figuren da drüben fehlt. Gehen Sie zum Teufel. Suchen Sie doch, wo Sie wollen. Oder springen Sie am besten gleich sich selbst in die Luft. Ich schlage vor, Sie überschlafen das Ganze noch einmal. Sie möchten doch sicher, dass Kingsley am Dienstag noch etwas hat, was er verkaufen kann. Was soll das heißen? Ach, gar nichts. Wir sehen uns dann morgen. Karl! Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Wer war das? Wieso hat er dich bedroht? Nun ja, der Mann heißt Devlin Reno. Er kommt aus San Francisco. Das ist auch schon alles, was ich über ihn weiß. Sie kennen ihn aber gut genug, um ihn im Museumszug mitfahren zu lassen. Und ich dachte, es sei Dr. Long. Warum hat mir denn dieser Kerl eins übergezogen? Du hast etwas gesehen, was du nicht sehen solltest. Etwas Graues, richtig? Im Kühlschrank. Stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da lag so ein komisches graues Päckchen. Sah aus wie ein Klumpen Knete oder sowas. Das war es aber nicht. Es war Plastiksprengstoff, den sie in den Kühlschrank gelegt haben, wo Reno ihn während der Fahrt an sich nehmen konnte. Wie kommst du da drauf? Ich habe es eben begriffen, als Karl sagte, Reno solle sich selbst in die Luft springen. Also deswegen waren sie so wütend auf Fred, als sie entdeckten, dass er mitgefahren war. Reno schlug Fred nieder, nahm den Sprengstoff an sich und stieg seelenruhig im Tunnel aus, als der Zug hielt. Aber das war nicht geplant, oder? Jedenfalls nicht von mir. Dann war es wohl auch Reno, den ich gesehen habe. Er muss sich hinter der Mauer versteckt haben. Und diese riesigen schwarzen Augen, das war seine Sonnenbrille. Den Sprengstoff braucht er, um den verschütteten Tunnel freizulegen. Wieso will er den Tunnel freilegen? Ja, das ist doch klar. Er sucht den Zug, weil er glaubt, dass Harrows Geld darin versteckt ist. Und was will er jetzt von Ihnen? Ich habe mich ziemlich ausführlich mit der Geschichte der Familie Harrow befasst und er glaubt, ich wüsste, wo das Zeug steckt. Aber ich weiß es nicht. Überhaupt ist es nur eine Legende. Und das haben Sie Reno gesagt? Ja. Als Dank hat er mein Haus angezündet. Nur durch Zufall ist es nicht abgebrannt. Von mir aus kann er im Tunnel graben und sprengen, bis er schwarz wird. Es ist spät. Geht ins Bett, Jungs. Warten Sie. Wie kann dieser Kerl Sie erpressen? Gute Nacht. Ich glaub's nicht. Da lösen wir mit einem Schlag das Rätsel um den ganzen Tunnelspuk und sind trotzdem keinen Schritt weiter gekommen. Was willst du denn noch? Wir haben immer noch das Rätsel der Wachsfiguren zu lösen. Hä? Wieso das denn? Es geht doch um Harrows Geld, oder? Und das ist entweder ganz weg oder im verschütteten Zug, an dem man nicht herankommt. Zack, Rätsel gelöst. Und wir können ins Bett gehen. Nein, wir müssen mit Dr. Long reden. Mach, was du willst, aber ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Justus blieb allein zurück. Kurze Zeit später hatte er an einem Telefonhäuschen eine Adresse nachgeschlagen. Zum Glück war es nicht weit und als Einladung für Einbrecher standen gleich mehrere Fenster offen. Im Arbeitszimmer fand Justus, was er suchte. Am nächsten Morgen machten sich die drei Fragezeichen auf den Weg zu Dr. Long nach Chen Valley. Dr. Long führte seine Gäste in ein kleines Arbeitszimmer. Justus überspielte seine Unsicherheit, indem er in epischer Breite alles erzählte, was ihnen seit ihrer Abfahrt in Stirling widerfahren war. Uns interessieren nun die Transparente und die Wachsfiguren. Wer könnte Interesse daran haben, ein solches Transparent in den Tunnel zu hängen? Vielleicht jemand, der nicht möchte, dass die 20 chinesischen Toten vergessen werden. Also mir kommt es eher so vor, als ob da jemand versucht, den Chinesen etwas anzuhängen. Vor einiger Zeit wurden mir einige Bücher gestohlen. Darunter war auch ein chinesisches Wörterbuch. Wann und wo wurden die Bücher denn gestohlen? Es ist einige Monate her. Ich wurde zu einem Patienten gerufen. Als ich zurückkam, war meine Haustür aufgebrochen. Und wer war der Patient? Mr. Campbell. Allerdings war er wohl nicht sehr krank. Als ich ankam, war er auf den Beinen. Er beschimpfte mich und jagte mich wieder fort. Hm, und was ist mit den Wachsfiguren? Ich vermute, dass du wissen möchtest, was die Bemerkung "An ihnen hängt das Glück von Harrowville" zu bedeuten hat. Wissen Sie es? Nein. Ich vermute, dass diese Worte auf das verschwundene Geld hindeuten. Um auf das Geld hinweisen zu können, musste der Mann, der die erste Figur gebaut hat, doch wissen, wo es war. Er war ein Arbeiter, der im Bahnhof Schweißarbeiten, Reparaturen und ähnliches erledigte. Er muss etwas gehört oder gesehen haben. Wenn er wusste, wo das Geld war, warum holte er es dann nicht selbst? Wenn es im Zug war, hätte ein chinesischer Arbeiter weder das Geld noch die Zeit gehabt, um auf eigene Faust zu graben. Und an einer anderen Stelle hatte er vielleicht nicht die Möglichkeit, es herauszuholen. Wenn das Geld nun im Zug wäre und dieser Reno oder jemand anders es finden würde, was würde dann passieren? Geldscheine von 1904 sind heute nur noch wertloser Abfall. Es müsste schon echtes Gold sein. Ich selbst glaube nicht an einen Schatz. Und daher kann dieser Mr. Reno im Tunnel graben, so viel er will. Gold wird er nicht finden. Und das Glück von Harrowville ebenso wenig. Na, habt ihr euch schon überlegt, was Titus haben soll? Er träumt hier von einer Dampflok, aber ich finde die Wachsfiguren interessanter. Na, wegen dieser Schatzgeschichte. Das ist nur eine Legende. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es einen konkreten Hinweis gibt. Und deshalb möchte ich gerne in den alten Dokumenten stöbern. Tu, was du nicht lassen kannst. Wir haben doch keine Ahnung, wo das Geld ist. Hier stand jahrzehntelang Mr. Harrow und schaut auf seine Taschenuhr. Die Uhr steht auf 10.30 Uhr. Warum wohl? Weil da ein Zug ankommen sollte und er ärgerte sich über die Verspätung. Bist du dir da sicher? Denn der Zug war ja aus Harrowville abgefahren. Logischer wäre es doch gewesen, Mr. Harrow am nächsten Tag darzustellen, mit einer Zeitung mit der Unglücksmeldung in der Hand. Seht mal bitte nach, was in den Zeitungen steht, die die Fahrgäste in den Händen halten. Und worauf sollen wir achten? Auf Personen- und Lokomotivnamen. Und? Fehlanzeige. Die Loks haben überhaupt keinen Namen. Nur so blöde Nummern. 060224T und so weiter. Fred, kannst du bitte mal herkommen? Was ist denn? Kannst du uns sagen, was die Nummern der Loks bedeuten? Na sicher, das ist die Zahl der Räder. Die erste und die letzte Zahl geben die Laufräder an und die mittleren die Triebräder. Die General Custer zum Beispiel ist eine 464. Das heißt, sie hat 4 vordere Laufräder, 6 große Triebräder und dann noch einmal 4 Laufräder. Die Sequoia ist eine 242 und die Apache eine 060. Aha. Und was hast du rausgefunden, Bob? Ha, ihr werdet staunen. Es steht bei den Geburts- und Todesanzeigen hier, ihre Verlobung beehren sich bekannt zu geben, Mr. Stephen Harrow und Miss Letitia O'Malley. San Francisco, 5. September 1904. 2.SAM.15.28. 5. September 1904? Aber das ist doch das Datum, an dem der Tunnel einstürzte. Stellt euch vor, am Verlobungstag so zu sterben. Was bedeutet eigentlich 2. Sam 1528? Es ist ein Spruch aus der Bibel. 2. Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 28. Und was steht da? Gib mir eine Bibel, dann sag ich's dir. Fred, gibt es hier eine Bibel? Ja, Wir haben sogar die Familienbibel der Harrows. Kommt mit! Hier in der Vitrine liegt sie. Da, hier ist es. Siehe, ich will warten bei den Furten in der Wüste, bis von dir Botschaft zu mir kommt. Komischer Verlobungsspruch. Daneben steht etwas Handschriftliches. Sorry, Dad, dein... Was? Teuflischer? Dein teuflischer Stolz zwingt mich dazu, Stephen. Was ist denn? Ihr solltet jetzt allmählich eure Sachen packen, es wird Zeit. Sie wollen uns wohl gern loswerden, aber erzählen Sie uns dann bitte, was wirklich am 5. September 1904 passiert ist. Also gut, Stephen Harrow wollte Letitia O'Malley heiraten, aber sein Vater war dagegen. Als Stephen auf die Hochzeit bestand, drohte Harrow ihn zu enterben. Stephen schickte Letitia zu Verwandten in San Francisco, wo sie bis zur Hochzeit bleiben sollte. In den nächsten 2 Jahren brachte er rund 5 Millionen Dollar in Gold auf die Seite. Am 5. September 1904 setzte die Verlobungsanzeige in die Zeitung, bestieg den Zug nach Sterling und fuhr ab. Er wollte nach San Francisco, um dort Letitia zu heiraten. Doch die Lokomotive explodierte im Tunnel und er kam ums Leben. Also gibt es doch einen Schatz, aber... Das kam von Black Mountain! Karl, Sam, kommt! Reno! Warten Sie, nehmen Sie uns mit! Das glaube ich nicht. Wir können uns ja nicht einfach hier sitzen lassen. Sag mal, Fred, wie fährt man eigentlich eine Draisine? Ob Reno sich wohl versehentlich selbst in die Luft gesprengt hat? Hoffentlich. Oh, guck dir nur diese Wolke an. Komisch. Anhalten! Wieso? Wir wollen doch zum Berg. Nein, wollen wir nicht. Wir müssen sofort zurück zum Museum. Was ist denn los? Die Wolke stammt nicht von einer Sprengung. Dann wäre die Wolke eher weiß oder gelb von dem ganzen Staub, der in die Luft geblasen wird. Aber sie ist eher schwarz, wie von brennenden Autoreifen. Ich gehe jede Wette ein, dass Reno überhaupt nicht mehr da oben ist. Wo soll er denn sonst sein? Im Museum. Wisst ihr nicht, was er zu Karl gesagt hat? Sie möchten doch sicher, dass Kingsley am Dienstag noch etwas hat, was er verkaufen kann. Die Explosion ist nur ein Ablenkungsmanöver für das, was er wirklich will. Das Museum zerstören. Fred, dreh sofort um. Kommt. Hey, warte mal. Riecht ihr das auch? Das ist Benzin. Ist jemand am Lokschuppen? Bleib hier, Jasper! Das Spiel ist aus, Reno. Wir wissen, was Sie vorhaben. Ich brauche nur einen Schuss abzugeben und das ganze Gelände steht in Flammen. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun, wenn Sie an das Gold kommen wollen. Du weißt also, wo es ist? Ja. Schön, dann zeigst du mir jetzt, wo es ist. Und halt den Köter fest oder ich leg ihn um. Lassen Sie die Jungen in Ruhe, Reno. Was? Mr. Campbell? Es ist eine Sache, nach dem Gold zu suchen. Und gegen die Zerstörung des Museums habe ich auch nichts. Aber was Sie hier machen... Geht zu weit. Weg mit der Pistole. Hauen Sie ab, Campbell. Oder wollen Sie, dass ich ausplaudere, wer für mich die Brände und Einbrüche hier in der Gegend bezahlt hat? Ich reiße Sie mit rein. Sie schieren alle. Du weißt, wo das Gold ist. Du kommst jetzt mit. Nein, Jasper. Bleib stehen. Jasper! Ich hoffe, ich habe nur die Pistole erwischt. Aber es macht mir nicht allzu viel aus, wenn es Ihre Hand war. Mein Mann Karl und Sam sind schon auf dem Rückweg und bringen die Polizei gleich mit. Kurze Zeit später wimmelte es auf dem Gelände von Leuten. Die Polizei hatte Devlin Reno abgeführt und Mr. Campbell gleich zur Befragung mitgenommen. William rief an. Er sagte, sie hätten am Eingang zum Chinesentunnel nur einen Stapel brennender Autoreifen gefunden und Karl sei plötzlich davon überzeugt, dass am Museum etwas Übles im Gang sei. Als ich nach draußen ging, roch ich sofort das Benzin und sah Mr. Campbell über das Gelände gehen. Und gleich darauf kam Dr. Long und sagte, ihr wärt in Gefahr. Wir schlichen uns von der Seite an. Und als Reno Justus schnappte und auf Jasper schießen wollte, schoss ich eben zuerst. Es war ein sehr guter Schuss. Kann ich jetzt vielleicht mal erfahren, was hier eigentlich los ist? Reno wurde von Campbell für die schmutzigen Arbeiten angeheuert. Er hatte die Brände gelegt und die Einbrüche begangen. Gleichzeitig suchte er nach Harrows Gold im Tunnel. Aber die Wachsfiguren im Museum schienen ihm eher einen Hinweis darauf zu liefern, dass es an einem anderen Ort versteckt war. Also versuchte er, Karl dazu zu zwingen, ihm zu sagen, wo es ist. Karl? Woher soll er denn das wissen? Er kennt sich in der Familiengeschichte der Harrows besser aus, als ihm lieb ist. Die Harrows waren eine Bande von Gaunern. Reginald Harrow hatte sein Vermögen nicht durch ehrliche Arbeit gemacht und sein eigener Sohn bestahl ihn jahrelang vor seiner Nase. Für Harrows ist in dieser Stadt kein Platz mehr. Ganz richtig, und übermorgen ist ja auch das Kapitel Eisenbahn abgeschlossen. Was wirst du deinem Onkel denn jetzt sagen, Justus? Ich werde ihm sagen, dass es hier nichts zu holen gibt. Ich finde, das Museum sollte unbedingt erhalten bleiben. Dafür fehlt mir das Geld. Ich habe noch eine Frage. Karl, wenn Sie das Geld hätten, was würden Sie damit tun? Ich würde den Chinesen hier eine anständige Entschädigung zahlen und dann jeden einzelnen Dollar an das Museum stecken. 5 Millionen Dollar? Worauf willst du hinaus? Ich möchte eine kurze Geschichte über die unglückliche Romanze zwischen Stephen Harrow und Letitia O'Malley erzählen. Letitia war nämlich nicht folgenlos mit Stephen Harrow verlobt gewesen. 1903 bekam sie ein Baby. Später, 1908, heiratete Sarah dann tatsächlich. Und zwar einen Mann namens Roger Sheehan. Ich möchte mal wissen, wie du das herausbekommen hast. Ich muss leider zugeben, dass ich Ihnen letzte Nacht einen Besuch abgestattet habe. Justus! Naja, ihr wart doch zu müde. Du hast also in meinen Familienpapieren herumgeschnüffelt. Jahrelang habe ich alles getan, um zu verbergen, dass ich mit dieser Bande verwandt bin. Habe mich von Reno erpressen lassen und du hast nichts Besseres zu tun, als es öffentlich bekannt zu geben? Ich muss doch sicher gehen, dass alle wissen, wem das Gold gehört, wenn ich ihnen sage, wo es ist. Ist es nun im Zug oder nicht? Es ist nicht im Zug und war es auch nie. Am 5. September 1904 fuhren zwei Züge von Harrow ab. Einmal Mr. Harrows Privatzug, der im Tunnel explodierte. Der andere war schon am Morgen mit Waren beladen durch den Tunnel gefahren, machte dann einen Bogen über Owens Peak und kam dann um 10.30 Uhr wieder in Harrowell an. Gezogen wurde er von einer Lok mit der Nummer 242, der Sequoia. Das kann nicht sein. Sam und ich haben diese Lok bis zur letzten Schraube auseinandergenommen. In der Lok nicht. Aber sie hat immer noch den Originaltender, oder? Und Fred sagte, dass der Tender für die Lok eigentlich zu klein ist. Dann hast du also herausgefunden, wie ein einfacher Schweißer hinter Harrows Geheimnis kommen konnte. Und ich glaube, dass sie eine Menge über die Familie Harrow erraten haben. Warum haben sie nichts gesagt? Der chinesische Schweißer war mein Großvater. Er wurde hier wie ein Sklave behandelt. Die Wachsfigur baute er, um die Harrows zu verhöhnen. Ich war jahrelang überzeugt, dass ein Nachfahre dieser Familie in der Stadt lebte. Aber ich dachte, es sei Mr. Campbell. Ihm wollte ich ganz sicher nicht zu noch mehr Reichtum verhelfen. Helf uns mal mit der Kohle. Als die Kohle endlich entladen war, brach Karl die Zwischenwand heraus. Kurz darauf tauchte Fred aus dem Tender auf. In der Hand hielt er einen rechteckigen Barren, der in der Sonne funkelte. Sechs Wochen später kehrten die drei Fragezeichen zusammen mit Onkel Titus und Tante Mathilda noch einmal zurück. Auf der Fahrt erfuhren sie von Fred, dass Devlin Reno mittlerweile im Gefängnis saß, Mr. Campbell Entschädigung zahlen musste und das Museum ausgebaut worden war. Mitten in der Fahrt durch den Tunnel hielt die Sequoia plötzlich an. Ich mag gar nicht daran denken, dass ihr wirklich ohne Licht da entlang gelaufen seid. Schnell, kommt mit raus, das müsst ihr euch ansehen. Da seid ihr ja. Ich möchte euch etwas zeigen. Wir haben den Tunnel freigelegt. Bitte, meine Herrschaften, treten Sie von den Schienen zurück. Aus dem dunklen Tunnel tauchte die alte Lok auf. Nach 100 Jahren kehrte sie zurück ans Licht. Der Kessel war geborsten, die Rohre aufgerissen und verdreht. Das Führerhaus war nur noch ein Haufen verbogener Stahl. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Ohne die Hilfe von Justus, Peter, Bob und Fred hätten wir diese Lok nicht bergen können. Das Museum wäre geschlossen worden und ein wichtiges Stück Geschichte wäre verloren gegangen. Daher haben wir uns entschlossen, euch die Lokomotive zu schenken. Titus Jonas' Augen begannen zu leuchten. Tante Mathilda starrte nur entsetzt auf das riesige Monstrum. Schließlich meinte Justus: Vielen Dank, aber ich denke, ich spreche im Namen meiner Kollegen, wenn ich vorschlage, dass die Lok nicht nach Rocky Beach kommen soll, sondern als Stiftung im Eisenbahnmuseum bleiben sollte. Danke, Justus.